Kundgabe 2354. Empfangen am 31.05.1942. Rechte Nachfolger Christi. Liebe leben. Meine rechten Nachfolger sind von meinem Geist durchdrungen, und so sie in meinem Namen Zeichen und Wunder tun, wirke ich selbst durch sie. Und es muss ihr Lebenswandel gleich sein meinem Wandel auf Erden als Mensch. Also es muss ein Leben in Liebeswirken sein. Und so sie nun meine Lehre predigen und mich anrufen zur Bekräftigung dessen, was sie lehren, werden sie auch wirken können gleich mir. Also Wunder vollbringen, an denen die Menschen die Wahrheit ihrer Sendung erkennen. So aber Menschen kommen in meinem Namen und der Welt das Heil bringen wollen, so sie sich als Christus ausgeben, nicht aber auch als Christus leben, werden auch ihre Zeichen und Wunder nicht echt sein, das heißt, nicht ein Wirken mit Hilfe der Kraft aus mir, sondern es werden die Menschen die Kräfte der Natur auszunützen verstehen, ihre Fähigkeit aber nicht offen bekennen, sondern die Menschen im Glauben lassen, dass ihnen als Abgesandte Gottes alle Kraft zur Verfügung stehe, auf dass sie großen Anhang finden und sie ihre irdische Macht vermehren können. Denn es suchen die falschen Christi und die falschen Propheten nur Anerkennung, Ruhm und Ehre von Seiten der Menschen. Sie streben nach Weltreichtum, nach Macht und Ansehen. Sie geben nicht Gott die Ehre, sondern suchen ihn zu verdrängen und sich selbst an dessen Stelle zu setzen. Und daran sollt ihr Menschen deren Treiben erkennen, dass sie wohl in meinem Namen predigen, doch nicht in meinem Namen Zeichen und Wunder tun, die wahrhaft als Wunder anzusprechen wären. Denn falsche Wunder wird ein jeder vollbringen können, doch vollbringen wollen nur die Menschen, die völlig glaubenslos sind, also in engster Verbindung stehen mit dem Fürsten der Finsternis, der seine Macht nützet, um den Willen des Menschen seinem Willen gefügig zu machen. Und dieses Nützen des Willens bringt Dinge zuwege, die dem Menschen als Wunder erscheinen, solange er selbst in geistiger Dunkelheit sich befindet. Amen.